Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer in der Bundespolizei, Direktion Koblenz. Ja, hier ist Wolfgang Edler im Kirchenkreis Flotow in Eidinghausen-Dehme. Genau, ich habe mein Handy gerade noch schnell in den Flugmodus geschaltet, weil wir wissen ja, dass diese Störgeräusche neben allen Schwierigkeiten technischer Art, die wir haben, das Ganze noch mehr unhörbar machen. Ja, wir sind wieder zusammen und unterhalten uns schon eine ganze Weile und das die ganze Zeit funktioniert die Technik ganz hervorragend, bis ganz kurz bevor wir mit der Aufnahme beginnen wollen. Da ging es wieder los. Wir sind sehr gespannt. Aber wir freuen uns, dass ihr jetzt wieder zuhört. Und ja. Wir freuen uns auch, dass wir uns nochmal unterhalten können, denn wir müssen jetzt leider schon mal ankündigen, die nächsten Wochen wird es wohl keinen Podcast geben, ne? Es wird still um uns werden, ja. Das ist wirklich wahr, genau, weil wir nämlich jetzt endlich mal in den Urlaub fahren. Nicht zusammen zwar, aber doch beide jedenfalls in Urlaub fahren. Und das ist auch nötig, ne? Es liegt eine harte Zeit hinter uns. Ich war zeitweilig, ich habe ja schon gesagt, dem Koma nah, von der Müdigkeit her. Jetzt geht es ein bisschen so das letzte Aufbäumen und nächste Woche geht's los. Das letzte Aufbäumen. Genau. Ja. Und wir haben es ja früher tatsächlich in den Sommerferien ganz sportlich hingekriegt, dass wir vorher immer so 2-3 Podcasts auf Vorrat aufgenommen haben und gesagt, wir machen das, keine Woche soll es Pause geben und so. Und das soll laufen, aber wir müssen echt beide sagen, wir schaffen das nicht mehr. Ne? Nicht, weil wir keinen Bock haben oder weil wir keine Ideen haben, sondern einfach, weil wir die Zeit nicht haben. So viel aufzunehmen, das ist... kann man auch feststellen, damals in Corona, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da konnte man ganz viel Zeit in solche Projekte stecken, weil so vieles nicht war. Und inzwischen sagen ja ganz viele, ist es ja im Grunde anstrengender, als es jemals zuvor war. Ne? Ja, das ist so. Also es gibt viele Dinge, könnte man jetzt lang und breit erzählen, was uns alles bedrückt, wohl von der Großwetterlage her natürlich, Kirche, Arbeit, da sind ganz viele Dinge. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass eine gewisse Erschöpfung jetzt da ist. Man merkt das. Und wenn man so ein bisschen erschöpft ist, dann wird man ja entweder so ein bisschen gereizt, ne? Oder so ein bisschen verrückt manchmal. Oder das erzählen mir viele Leute im Moment, auch so denen ich begegne, dass sie sagen, normalerweise kann ich so kleine Nickeligkeiten oder so Nervleute, die es gibt, ganz gut wegstecken. Aber im Moment, da reicht wenig aus und ich mache so bumm und was soll das jetzt? Also es ist Urlaub. Das kann ich alles ganz gut. Genau. Auch ohne. Genau, aber ich, aber jetzt sind wir nochmal da und steigen sozusagen ein in die Thematik der Urlaubszeit, auch mit diesem Podcast. Und ansonsten können wir natürlich dann einladen, hört euch in den nächsten Wochen nochmal alle die an, die in den letzten Jahren in der Urlaubszeit entstanden sind. Danach seid ihr nämlich urlaubsreif und wollt nie wieder was hören. So für 2 Wochen klemmt ihr euch dann Ohren, packst in die Ohren, soll kein Geräusch mehr an mein Ohr. Nein. Oh. Ja, hier ist relativ viel los. Die Superintendentin ist im Urlaub. Ich muss jetzt hier quasi die Fahne hochhalten und... das ist natürlich auch so ein Effekt. Wenn immer die Hälfte aller Leute im Urlaub ist, dann ist die Arbeit eine andere, weil man sich sonst immer darauf verlassen kann, ja, die sind ja da, die kann ich fragen, der wird das schon machen und so. Und das ist jetzt im Moment leider ganz anders. Du hast das vorhin schon so gesagt, die Ferien sind dann manchmal auch selber wieder stressig, weil man dann so viel erledigen muss, weil dann noch der Freizeitstress und der Familienstress und der Aufräumstress und was man dann alles so hat. Interessanterweise wird ja auch alles dann mit Stress verbunden. Das muss ja gar nicht sein. Man kann sich an diesen ganzen Dingen ja grundsätzlich auch freuen und sagen, ist das schön, dass man sich damit jetzt mal beschäftigen kann. Aber es wird tatsächlich alles als Stress empfunden. Ich denke an eine Frau, die aus... eine Russlanddeutsche, die früher, also die vor einigen Jahren sagte, als wir in Russland gelebt haben, da mussten wir jedes Jahr die gesamte Wohnung streichen. weil die mit Kohle da heizen mussten und mit Holz, und das war alles so, also das rustete total, und sie sagte, und wir mussten, wir hatten diese ganzen technischen Hilfestellungen, die wir jetzt hier haben, nicht. Wir hatten vieles nicht, was uns jetzt hier in Deutschland ganz selbstverständlich ist, und trotzdem war das überhaupt nicht so stressig, wie das jetzt hier ist. Ich verstehe das gar nicht. Es müsste doch eigentlich viel entspannter sein, das ist es aber nicht. Ja, ich glaube, das ist schon, das ist diese Verdichtung. Ich habe gerade gedacht, das haben wir ja schon öfters mal thematisiert, die Arbeitsprozesse sind einfach sehr verdichtet. Und ich finde, bei mir geht das so, ich gucke jetzt in den Kalender, sehe, ich habe 3 Wochen Urlaub. Ich sehe aber auch schon in Outlook, welche Termine dann kommen sozusagen. Und das zu schaffen und zu sagen, man muss vorher alles, seinen Schreibtisch einigermaßen frei geputzt haben, dann kommt der Urlaub, auf den man sich freut, aber man weiß ja schon, dahinter geht's wieder volle Pulle los, und da ist schon alles gefüllt und so weiter. Und diese kleine Lücke, ich habe immer gesagt, das ist so wie wie die Teilung des Schilfmeers bei Mose. Du hast so rechts eine Wasserwand und links eine Wasserwand, gehst dann da so durch und hoffst, dass du da trocken einigermaßen durchkommst. Ja, naja, aber wir werden es schon schaffen. Ja, ja. Und dann kommen auch so schon diese, was man im Laufe der Zeit alles so an Erlebnissen hatte. Ich erinnere mich daran, wie ich vor Jahren aus dem Urlaub mit dem Wohnwagen zurückgekommen bin, rückwärts in die Einfahrt gezirkelt bin, und wir waren wirklich keine Viertelstunde zu Hause, und ich hatte ja noch Urlaub. Da stand der Bestatter hier vor der Tür und wollte mit mir die nächsten Termine durchsprechen. Und da dachte ich, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe noch nicht mal das Auto ausgepackt. Also genau, das Bestatter rufen die aus Versehen auch schon mal im Urlaub an. Ja. Wenn man selber so dämlich war, sein Handy nicht irgendwie richtig zu besprechen. Naja. Besprichst du das Handy? Was sind das denn für Praktiken? Hör mal, wir sind doch Christen. Ja, das mache ich nur, damit das wird so ein bisschen verhext. Nein, aber ich glaube, wir klagen auf hohem Niveau, oder? Ich meine, wir haben Es gibt Urlaub, das wird auch jedes Jahr in den Medien im Sommer wieder so thematisiert. Es gibt ja eine Menge Leute, die auch im Urlaub permanent an ihre Arbeit denken und wo auch die Firmen erwarten, dass die im Urlaub jederzeit erreichbar und ansprechbar sind. Ja, wobei das eigentlich scheiße ist, weil es ist auch tatsächlich so, dass diese Erholung ist einfach notwendig. Ich glaube, das ist so, das brauchen wir, und wir müssen auch abschalten. Ich habe früher auch, gebe ich zu, im Urlaub meine Mails gecheckt, weil ich dachte, ich wollte den Schock etwas mindern des Wiederkommens, aber das sind die kleinen Mails manchmal, die einen so triggern, ne? Und abschalten ist schon wirklich abschalten. Und das werde ich dieses Jahr auch machen. Bei der Bundespolizei ist es so, wir nehmen immer noch eine private Erreichbarkeit mit in den Urlaub für den absoluten Notfall, aber das Diensthandy bleibt diesmal aus. Hehre Sache. Ja, also bei uns in der Gemeinde geht jetzt morgen auch die jährliche Jugendfreizeit los. Ich fiebere auch so ein bisschen mit, obwohl ich gar nicht mitfahre, aber bin so stimmungsmäßig da reingenommen worden, weil in den letzten Tagen im Gemeindehaus immer gepackt wurde, so die ganzen Kreativgeschichten, alles, was da so mitgenommen wird. Immer liefen da Leute rum und stapelten noch unglaubliche Mengen von Zeug in einem Raum auf. Und die fahren morgen los. Heute ist ja wieder Freitag mit dem Aufnehmen und so. Und ich wünsche denen natürlich auch wirklich alles Gute, Gottes Segen, dass sie eine tolle Zeit haben und dass sie auch von Problemen verschont bleiben. Da das ist bei so einer großen Gruppe mit Jugendlichen ja auch nie so ganz ohne. Man erinnert sich auch tatsächlich in Rückschauen von Freizeiten immer gern an meine jüngsten Töchter, die dafür sorgten, dass der Krankenstand auf den Freizeiten hochging. Also mit denen war man, wenn die mitfuhren, relativ häufig im Krankenhaus. Ja, Mist. Oh. Hatten sich dann irgendwelche Knochen angebrochen und so. Und dann, naja. Ja, es passieren ja leider manchmal wirklich Dinge. Aber das heißt ja nicht, dass man sie deshalb nicht tut. Und in der Regel kann immer irgendwas sein. Aber ich finde auch, es ist eine hohe Verantwortung, so eine Freizeit zu leiten. Aber ist auch schön, ne? Und man kommt ja in der Regel wieder, ist glücklich. Erzählt sich so ein paar kleine Schoten, wo es so ein bisschen riskant war oder so. Aber ja, und das wünscht mir natürlich, gibt mir auch so. Also viele liebe Grüße, ne, an Uwe auch und so. Genau. Und wir legen auch Wert darauf, dass das jetzt als so eine Jugendfreizeit im Sommer, dass das nicht nur eine Freizeitveranstaltung ist, so, wo die Jugendlichen dann verwahrt werden oder so, sondern dass da wirklich auch geistlich viel Programm ist, die erleben da ganz viel miteinander, unternehmen viel, und aber auch geistlich wird da ganz viel gemacht. Die haben eine Andachtskapelle da auf dem Gelände, wo sie sich ganz viel treffen, wo sie dann auch so Abend- und Nachtveranstaltungen machen und so. Also das ist sehr, sehr intensiv und da weiß ich, bringen viele Jugendliche hinterher für lange Zeit wirklich wichtige Glaubenserfahrungen mit. So, das ist eine tolle Sache und es ist auch schön, dass das immer noch funktioniert. Ja. Toll. Also gute Sache. Das sind so Dinge, über die man sich freut und ein bisschen genau strahlen kann. Das sieht jetzt keiner, aber wir lächeln jetzt gerade hier in die Kamera und freuen uns einfach. Und wir freuen uns über Mike, der uns eine lange Mail geschickt hat mit Lob zum Podcast. Er sagt, irgendwie funktioniert das mit den Sprachnachrichten nicht mehr, aber er hat also zum letzten Podcast, wo es ja um Wunder ging und um so einiges geschrieben, dass gerade der Streit irgendwie, ja, muss man Wunder erklären oder sind Wunder überhaupt glaubwürdig und so, dass die ganze Schöpfung auch wissenschaftlich gesehen voller Wunder steckt, dass so viele Sachen ineinander greifen und so, dass man eigentlich Grund genug ist, was ja auch viele Wissenschaftler machen, die Welt auch als eine große Fülle von Wundern Gottes irgendwie auch anzuerkennen und nicht nur zu sagen, das ist doch alles Zufall. Genau, und Mike hat sich gefreut, dass er ist ja so ein bisschen, oft so ein bisschen, so unsichtbar bei uns dabei, sozusagen im Herzen. Und das findet er gut, das finden wir auch gut, lieber Mike, wenn du uns das nochmal auch von hier, von Koblenz, liebe Grüße. Ja, so sorgt der Podcast dafür, dass Orte und Menschen und alles vernetzt wird. Genau, und in dieser Woche geht es alles um das Licht. Ne? Und das hat ja auch was mit den Ferien und mit Urlaub und mit Sonne zu tun. Man wünscht sich, dass es hell ist im Urlaub, dass es schön ist. Und ist der Wochenspruch für diese Woche, Epheser 5, 8 und 9, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, das ist der Wochenspruch und das ist im Grunde auch der Startpunkt des Predigtextes für diesen Sonntag, ne? Genau, ja, genau. Ja, also das steht in Epheser 5, genau, das ist genau diese Sache, lebt als Kinder des Lichts, geht so ein bisschen noch weiter, geht es dann um die Werke der Finsternis und so, die so unfruchtbar sind, mit denen man nichts zu tun haben soll, so muss ich abgrenzen und so dieses heimliche, dunkle, auch dieses, dann steht da zum Beispiel diese schändliche Reden, also so, das wird ja auch so Gerüchte, die so im Untergrund wabern in der Dunkelheit und so. Also da wird Dunkelheit eindeutig negativ verstanden. Das kann man ja auch anders sehen. Also Nacht hat ja auch was Schönes und so, ist ja was Besonderes eine Nacht. Aber hier ist das symbolisch auch gemeint, das Dunkle, das Verdeckte, das Schändliche, das Böse, Heimliche, Versteckte und so. Also negativ, eindeutig negativ und im Gegensatz dazu dann eben das Licht. Ja, und das ist, glaube ich, ein Wort, was auch in unserer Zeit ziemlich präsent ist, denn eigentlich, ja nicht nur in unserer Zeit, sondern eigentlich schon ewig irgendwie, erlebe ich das als Rockfan ja auch musikalisch, aber auch in der Gesellschaft immer wieder, dass viele Leute ja die Dunkelheit viel cooler finden als das Licht. Eben, die Nacht hat ja auch was Mysteriöses, was Dunkles. Es ist ja manchmal auch schön, im Dunkeln sich so ein bisschen zu verstecken und vielleicht erinnere ich mich so an den ersten Kuss auf der Parkbank oder so. Wo man, ja, letzten Donnerstag. Genau, so. Genau, als Jugendlicher dachte ich eher, wo man sich ja so ein bisschen in die Dunkelheit zurückzieht und das hat was Schönes, aber hier eben nicht. Also hier ist es klar, so wie im Märchen würde ich sagen, es gibt die Dunkelheit und das Helle. Und ich habe das ja im Vorgespräch schon erzählt, ich bin ja gerade wieder im berufsethischen Unterricht und da haben wir so ein Plakat von Star Wars, da gibt es ja die helle Seite der Macht und die dunkle Seite der Macht. Und die Geschichte ist ja komplex, also der Anakin, der dann sozusagen ja erst auf der hellen Seite, glaube ich, ist und dann so ein bisschen in die dunkle Seite gezogen wird, weil er was Gutes will, da ist so ein Werbeplakat rausgemacht und da sieht man halt so einen Anhaltestab mit Lichtschwert und dann steht da so, komm auf die helle Seite der Macht. Ja, so für die Bundespolizei und dann diskutieren wir immer darüber. Also wer ist die helle Seite, wer ist die dunkle Seite? Das ist nämlich eine Frage der Perspektive. Also für uns ist die Bundespolizei hell, für manche Straftäter ist es eher die dunklen. Und dann gibt es natürlich auch, manchmal bei den Hellen gibt es auch Dunkle, ja, gibt es natürlich auch. Das ist sehr spannend, also zu fragen, was ist hell, was ist dunkel und wo stehe ich eigentlich? Ist ja für uns als normale Menschen auch eine spannende Frage. Ja. Und wie gesagt, da erscheint für viele, auch für viele junge Menschen, die dunkle Seite immer irgendwie merkwürdigerweise als cooler. Ne? Also nicht nur spannender oder irgendwie so hat ja auch was Schönes, sondern man verbindet schon ganz lange, da ist zumindest mein Eindruck, vielleicht siehst du das anders, die helle Seite. Und da würde ich jetzt eindeutig auch mal den christlichen Glauben mit reinziehen, der also eigentlich sagt, genau wie Paulus das hier schreibt, wandelt als Kinder des Lichts, das ist die helle Seite, das ist das Gute, da kann wachsen, das ist positiv, aber die helle Seite ist immer irgendwie, gilt als verschnarcht. Ne? Also das ist so, immer diese Frage Himmel oder Hölle, wenn man so in so eine in so Spielchen reinkommt, sagt man immer, ja, im Himmel ist ja langweilig. Cool ist es ja in die Hölle. Da sind ja auch in der Hölle, da sind ja die ganzen coolen Leute. Und das ist ja eigentlich vom Ursprung her total bräsig, denn das ist genau andersrum gemeint. Aber das wird immer so gedreht. Und es gibt ja diese Leute, die sich nur ganz in Schwarz kleiden, nur so, die alles so dunkel und uncool und so irgendwie. Und das ist dann gerade das besonders Tolle. Ich lese im Moment auch wieder so alte Bücher von Terry Pratchett, wo das immer wieder so thematisiert wird. Und ich denke, das ist natürlich auch eine Frucht der jeweiligen Zeit und der jeweiligen Gesellschaft. Aber irgendwann geht es einem dann auch auf den Senkel, dass man denkt, warum ist eigentlich das Dunkle immer so cool? Das Dunkle ist, wenn man das Ganze mal auf Reset macht, erstmal das Finstere, das Dunkle, und das im Dunklen kommt man nicht so klar. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, möchte ich nicht drei Wochen unter finsteren Regenwolken sitzen. Das stimmt. Also, aber was du gesagt hast, ich finde es wirklich, ich habe gerade drüber nachgedacht, als du so erzählt hast, ist ein interessanter Gedanke. Das geht ja bis hin zu, die Guten sind die Langweiligen, hast du gesagt. Dann auch die Gutmenschen sind die Langweiligen, die machen immer alles richtig, immer alles gut und so. Es ist anstrengend und das ist, es gibt in uns offensichtlich auch so eine gewisse Lust am Bösen, ja, so eine Faszination. Wir lesen ja auch gerne Krimis und wir gucken uns ja gerne auch Filme an, wo es auch einen Bösen gibt, der vielleicht besiegt wird vom Guten. Manchmal gibt es aber auch Filme, da sympathisiert man sogar mit dem Bösen, das kommt ja auch manchmal vor. Das scheint so einen Drang in uns zu geben, so Triebe auszuleben und so ein bisschen so über die Stränge zu schlagen. Ne? Und wenn es im Rahmen bleibt, ist ja auch nicht schlimm. Aber du hast ja gesagt, genau, es geht ja um die großen Dinge. Und da würde ich schon sagen, ob das jetzt im polizeilichen Kontext ist, ist es gut, wenn man für Recht und Ordnung steht und nicht für Anarchie. Und das ist in allen anderen Lebensbereichen doch eigentlich auch so, dass man Gutes tut für Menschen, dass man hilft, dass man Gutes redet, dass man sich einsetzt und so und nicht zerstört. Und es ist ja eigentlich ein ganz komisches Signal, dass sowohl, muss man ja sagen, die Bundespolizei-Uniformen, die sind doch auch schwarz inzwischen, ne? Blau. Ja, blau. Aber sehr, sehr dunkel so, ne? Also es gibt tatsächlich Einsatzanzüge, die sind schwarz tatsächlich, also aus gutem Grund. Einfach damit das ein bisschen, also bei der Bereitschaftspolizei in manchen Situationen oder so, dann in so Verbänden hat man wirklich natürlich eine schwarze Kleidung, schwarze Weste und noch einen schwarzen Helm auf. Und das wirkt natürlich auch ein bisschen bedrohlich und das soll es auch. Und genauso bei den evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, der Talar ist auch schwarz. Ne? Und es wird, es ist immer die Diskussion, muss man nicht diesen hochheiligen Talar, der ja seit 2000 Jahren im Bunde von Christen getragen wird, stimmt alles nicht, keine Sorge. Es war eine politische Entscheidung eines Preußenkönigs damals, als man sich fragte, nach der Reformation, was sollen denn die evangelischen Pfarrer anziehen im Gottesdienst? Und dann sagte der, die haben alle ihren Universitätsabschluss, dann sollen sie einfach ihren Universitätsgelehrten-Talar tragen. Den haben sie alle und dann haben sie da was Gleiches. Das ist, also es war eine äußerst profane Geschichte, die aber sehr, sehr von vielen immer noch sehr, sehr hoch gehalten und hoch gejubelt wird. Und auch das Bäffchen ist ganz wichtig, dieser Bartschutz oben, dieses weiße Ding. Und es ist immer eine hohe Diskussion, ob man denn wohl als im Gottesdienst auch weiß tragen dürfte, was ich wirklich zwischendurch gerne mache bei Taufen und bei Hochzeiten und so mit einer bunten Stola. Ich finde, das kommt symbolisch diesem Wort von Paulus viel näher. dass man sagt, also Gottesdienst ist nicht was Finsteres, Düsteres oder Okkultes, sondern Gottesdienst ist was, wir feiern Gott im Licht und wir feiern das fröhlich und wir feiern das hell. Finde ich viel passender. Ja, ist es auch. Ich denke, also viele Pfarrer, geht mir manchmal auch so, fühlen sich auch eher als Akademiker, als Gelehrter, denn als Priester sozusagen. Aber trotzdem, trotzdem ist das natürlich, ja, du hast schon recht, genau. Das ist so. Und ja, also ich habe auch, so eine Albe, ja, man darf nicht sagen, weiße Albe, das wäre so eine kleine Doppelung. Also eine Albe. Und finde ich auch gut. Und ich denke, diese Fröhlichkeit, die darin liegt, dieses Kinder des Lichts, das zu leben in den Gottesdiensten, in der Verkündigung, aber auch als persönlicher Mensch, ist schon gut. Nur, was ich auch wichtig finde, ist, dass man jetzt nicht sagt, wir haben ja keine dunkle Seite. Denn das stimmt ja nicht. Also ich glaube, jeder von uns, außer wir beide, haben Abgründe, dunkle Seiten, haben so ein kleines Böses auch in sich manchmal, ein kleines Teufelchen, das auf der Schulter sitzt. Haben wir auch, aber es soll uns nicht beherrschen. Ja, das ist halt, glaube ich, auch ein kleiner Unterschied. Das ist ohnehin so. Keiner behauptet, dass man das nicht hat. Oder dass das, also es ist ja gerade einer der großen zentralen Aussagen des evangelischen Glaubensverständnisses, dass es eben nicht darum geht, dass wir ja alle gut Menschen sind und keine Fehler machen und keine dunklen Seiten haben, sondern dass die in Jesus schon erledigt sind. Es geht ja gerade darum, dass diese dunkle Seite uns nicht in die Finsternis zieht. Und dass das eben hilft, dann ja sich weiterzuentwickeln, statt sich immer weiter um die alten Dinge zu drehen oder da irgendwie zu gucken, wie man das vielleicht noch ausbauen kann oder wie man das irgendwie positiv darstellen kann, wie man darüber weggehen kann. Brauchen wir alles nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass Gott sagt, ich habe das für euch geklärt und es ist ja immer wieder schön zu sehen, dass wenn man Licht und Dunkelheit hat, dass die Dunkelheit nicht gegen das Licht ankommt. Ja. Genau. Genau, das ist so. Es gibt aber natürlich die Gefahr. Ich sag mal, das gibt's ja, ich habe ja gerade, wir kamen von Star Wars, wir kamen von anderen Dingen, man kann das auch auf dem Teil der Staatsgewalt beziehen oder anderer Dinge in der Politik, da wo Menschen versuchen, unter Umständen das Gute zu erreichen, mit allen Mitteln sozusagen aus sich selbst heraus, besteht manchmal die Gefahr, auf die dunkle Seite sozusagen zu rutschen. Und das passiert weniger, glaube ich, wenn man sich leiten lässt an der Stelle und auch seine Begrenztheit erkennt. Also das Hellsein heißt ja nicht, ich strahle aus mir heraus, sondern das heißt ja auch, ich werde angestrahlt von Gott. Und Licht hat immer mit Energie zu tun. Ne? Also ich kann nicht sagen, so, ich mache jetzt mal überall die Dunkelheit aus und dann ist es hell. Sondern ich, wenn ich das Licht ausmache, wird es dunkel. Ich finde, das ist in unserem Denken gar nicht so verankert, ist aber trotzdem richtig. Das Licht ist immer eine Frage der Energie und das Licht verscheucht die Dunkelheit, aber andersrum nicht. Also wenn ich Finsternis ist nur die Abwesenheit von Licht. Ne? Und wenn sobald Licht da ist, ist die Dunkelheit weg. Aber wo Licht ist, Schatten. Ist auch Schatten. Ja, das ist so. Darum geht es ja in diesem kleinen Epheser-Abschnitt für Sonntag. Denn da sagt Paulus dann auch, dass das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Da geht es ja gerade darum, also was die im Dunkeln machen und so, das, im Dunkeln, das ist alles so. Aber sobald das Licht reinkommt, ist gut. Und ich erlebe es eben gesellschaftlich seit einigen Jahren auch als belastend, dass man bei Kirche auch immer wieder versucht, das Licht dunkel zu machen. Also man guckt immer, wo sind die dunklen Seiten und kann ich diese dunklen Seiten noch kräftiger machen, also noch dunkler machen. Es ist schlimm genug, das will ich damit überhaupt nicht sagen, dass es bei Kirche viel, viel Dunkelheit gibt und gegeben hat. Da müssen wir auch zu stehen. Da geht es überhaupt nicht darum, das jetzt irgendwie schön zu reden oder wegzutuschieren oder so. Aber es ist auch so ein Punkt, dass man immer wieder immer wieder überall in den Medien, in Fernsehprogrammen, in Comicserien und so, wird es immer wieder so gemacht, ja, die Christen, das ist eigentlich, das ist so alles düster da, das ist alles schlimm, das, oder langweilig oder negativ und so. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn da Licht ist, wenn da Helligkeit ist, dann schiebt man so eine Welle aus massiver Dunkelheit da so gegen an und versucht, die Dunkelheit über das Licht so drüber zu schwappen. Okay. Manchmal empfinde ich das wirklich als belastend, muss ich sagen. Hast du eine Idee, warum das so ist? Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, was wir vorhin gesagt haben, dass die Dunkelheit für viele irgendwie spannender ist. Und ich weiß nicht, ich glaube aber, dass das damals schon genauso war, dass die Menschen das faszinierend finden, denn sonst würde Paulus ja nicht so darauf hinweisen, schon damals zu sagen, hallo, guckt aufs Licht, das Licht ist das Positive. Genau, die Frage ist ja natürlich, Licht und Dunkel haben wir jetzt auch so ein bisschen auf so einer moralischen Ebene sozusagen gehabt, die gibt es ja. Natürlich ist Licht und Dunkelheit hat auch was mit Erkennen oder Nicht-Erkennen zu tun. Also das sagt man ja auch so, ne? Im Licht erkennt man ja, was ist und so. Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein Punkt bei Paulus. Also zu erkennen, ja, zu verstehen, was wirklich ist, vielleicht was trägt, was heil ist und so. Dazu braucht es eben dieses Licht. Und dieses Licht kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern aus Christus. Dieses Zerstörerische, die Lust am Zerstören, was du gerade angesprochen hast, vielleicht steckt das in uns drin, so wie Kinder die Sandburgen von anderen Kindern zertreten. Ganz schlimmes Thema. Ich weiß. Das ist wirklich schlimm und vielleicht ist bei der Kirche auch so, oder vielleicht ist es so, dass man es manchmal nicht erträgt, wenn was gut ist. Manchmal ist es natürlich auch so, dass Leute, die einen sehr hohen Lichtanspruch an sich selber haben, sich als Lichtgestalten sozusagen zelebrieren, man sich dann auch freut, wenn man da so ein Haar in der Suppe findet und sagt, siehst du, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Das ist wohl so. Gab es da nicht auch mal so ein Märchen, der Teufel mit den drei goldenen Haaren? Ja. Trotzdem denke ich, sollten wir uns bei Kirche, aber auch wir uns als Gesellschaft nicht von der Dunkelheit unterkriegen lassen. Also es wäre, glaube ich, verkehrt zu schreien immer mehr Licht. Hat Goethe, glaube ich, auf seinem Sterbebett formuliert. Immer zu sagen, irgendwie, das muss alles und es muss jetzt heller werden und ich drehe jetzt noch mal den 3000 Watt Baustrahler auf, damit bloß nichts im Dunkeln liegt. Da geht es ja nicht drum, sondern es kann aber auch nicht sein, dass man immer sagt, die Dunkelheit muss siegen. Das führt in die Finsternis. Genau. Das ist so, und mir fiel gerade ein, wo du gesagt hast, 1000 Watt Strahler, also bei Alexa, viele kennen sie ja, es gibt auch andere Sprachassistenten, ist, wenn du den Namen dieses Assistenten sagst, und dann ist werde Licht, dann geht zum Beispiel das gesamte Licht an, das du angeschlossen hast. Das ist schon so voreingestellt, auf der Schöpfung beruht, wo Gott sprach, es werde Licht. Das Licht ist der Anfang, ne, des Lebens und so. Und dann haben wir noch gesagt, gibt es ja dieses Lied, immer wieder geht die Sonne auf, fällt mir gerade noch ein zum Schluss vielleicht. Wo wir ja beide Fans der Schlager der 70er sind. Nicht nur, aber auch. Der Schlager sind, genau. Ja, das auf jeden Fall. Und dieses immer wieder geht die Sonne auf und dann heißt es, Dunkelheit für immer gibt es nicht. Das ist auch noch so ein Trost. Ne? Da mussten wir an unseren lieben Kollegen Ralf Steiner denken, der das immer so als Hymne für sich hat, der leider viel zu früh verstorben ist und mit dieser Hoffnung gelebt hat immer, dass es keine Dunkelheit für immer gibt. Auch nochmal ein schöner Gedanke, finde ich, dass das Licht sieht. Ja, und da für mich, der ich ja nun schon öfter Schlagergottesdienste inszeniert habe, auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass die damaligen Lieder ganz, ganz tiefe und ganz, ganz wichtige Aussagen aufgenommen haben und damals schon versucht haben, im Grunde ohne geistlichen Rückbezug, aber genau solche Dinge, die die Menschen im Innersten bewegen, aufzunehmen und umzusetzen. Und mein Ansatz bei diesen Schlagergottesdiensten ist ja diese Punkte, wo die das damals schon so angedockt haben, wieder aufzunehmen und dann zu sagen, und das ist genau das, was Gott mit uns möchte. Das ist genau das, was Gott uns geben möchte oder wovon der christliche Glaube auch spricht. Und das geht an sehr, sehr vielen Stellen so. Ja, insofern wünsche ich uns allen mehr Licht. Und ich wünsche uns auch im Urlaub viel Licht. Und allen anderen, die vor allem auch im Urlaub sind, auch, aber auch die, die zu Hause sind jetzt im Moment. Weil Licht im Sinne von Sonne, aber auch natürlich Licht im Sinne von ein fröhliches Herz und eine gute Zeit. Das wünschen wir euch von Herzen, ja. Mhm. Genau. Und ich glaube, wir schließen mit dem Wort, das, mit dem letzten Wort, weil wir haben uns jetzt drumherum gemogelt, des Epheserbriefs, Vers 14, da heißt, darum heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und Paulus zitiert da offensichtlich ein Wort, von dem man nicht weiß, wo es herkommt. Also die Quelle ist dunkel, das passt wieder hervorragend. Ja. Geht aber darum, penn nicht, bleib nicht im Tod, so Jesus wird dich erleuchten. Und es geht eben um dieses sich dem Licht zuwenden, wachsen. Und ja, das macht auch, ja, auch ein guter Vorsatz für den Urlaub sein. Viele erleben ja im Urlaub auch was, genau, Besonderes Geistliches. Erst so ein bisschen erholen, so ein bisschen schlafen und dann richtig schön aufwachen und Licht sein. Jawohl, so machen wir das. Ja, dir bleibt natürlich wie immer das Schlusswort. Bleibt behütet. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.